15. Der Materialverbrauch ist im Vergleich zur Produktion stark angestiegen. Woran liegt das denn, Herr Jung? Was hat stark zugenommen?